Der Generalverband der China-Koreaner richtete am 29. Juni an den Genossen Kim Jong-un einen Glückwunschbrief. Darin hieß es: Man begehe den ersten Jahrestag der Wahl von Marschall Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DIVJK. Mit der Verantwortung für das Schicksal des Vaterlandes, der Revolution und der Nation habe Genosse Kim Jong-un für die Durchsetzung der edlen Hinweisen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il den Marschweg für das Volk Tag und Nacht zurückgelegt und in der DIVJK die Glanzzeit beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates herbeigeführt. Dank dem Genossen Kim Jong-un demonstriere heute die DIVJK vor aller Welt ihre Macht als unbesiegbares sozialistisches Bollwerk, in dem das Volk von Tag zu Tag größeres Glück genieße, als ein politisch-ideologisch starker Staat mit einmütiger Geschlossenheit, den sich die anderen Länder nicht vorstellen können, und als ein mächtiger Atomstaat mit hochentwickelter Raketentechnik, den keine Feinde wagemutig antasten können, und verteidige die Würde und das Schicksal der Nation und den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel und der Welt. Der Generalverband der China-Koreaner und alle Koreaner in China werden mit dem Volk des Heimatlandes im Generalmarsch, das die Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-un treu unterstützt und für den Kongress der Malima-Schrittmacher große Sprünge macht, immer Schritte halten. Sie wünschen Genossen Kim Jong-un, höchstem Führer der koreanischen Nation und gütigen Vater der China-Koreaner, von ganzem Herzen Wohlergehen.